Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Einmal im Jahr ist es Zeit für den Nekrolog. Wir erinnern an einige verstorbene Künstler des Jahres 2012 und zwar in chronologischer Reihenfolge. Wir beginnen im Januar bei Etta James. Die BBC-Hörerinnen und Hörer kennen sie aus dem Tagesprogramm mit At Last. In Österreich wurde das verwendet für eine Essigwerbung und die jüngeren Hörerinnen und Hörer kennen Avicii mit Levels. Da wurde sie gesampelt. Wir spielen das Original At Last. Etta James.

dunkle Gestalten, rote Laterne, Abend für Abend, immer das Gleiche, denn dieser Tango geht nie vorbei, geht nie vorbei. Der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, heute mit dem Nekrolog 2012. Lucio Dalla verstarb am 1. März 2012 während einer Tournee an einem Herzinfarkt. Non so aspettarti più di tanto, ogni minuto mi dà l'istinto di cucire il tempo e riportarti di qua. Ho un materasso di parole scritte apposta per te, ti direi spegni la luce che il cielo c'è, non si vive. Mi uccide, testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra il tavolo di un bar. Può stare nudi in mezzo a un campo, a sentirsi addosso al vento, non chiedo più di tanto, anche se muoio son contento. Non si fide, stare senza di lei mi uccide. Canzone, cercala se può. Dille che non mi perda mai. Va per le strade tra la gente. Io i miei occhi dai tuoi occhi non li staccherei mai, adesso anzi me li mangio, tanto tu non lo sai, lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare sbatte su di me, che ho sempre fatto solo sbagli, ma lo sbaglio poi cos'è? Non si vive. Lucio Dalla, ein Künstler, bei dem es immer auch auf den Text ankam, das führt uns hier im Marabu-Flashback zu der Rubrik Brecht hat Recht. Heute eine meiner Lieblingsgeschichten, die unwürdige Greisin. Eine Frau, verwitwet und lebt nach dem Tod ihres Mannes nochmal richtig auf, wird von allen kritisiert und stirbt dann natürlich am Ende auch. Und die zusammenfassenden Worte am Ende dieser Kurzgeschichte jetzt von dir, Göbel. Sie starb ganz unvermittelt an einem Herbstnachmittag in ihrem Schlafzimmer, aber nicht im Bett, sondern auf dem Holzstuhl am Fenster. Sie war 74 Jahre alt. Ich habe eine Fotografie von ihr gesehen, die sie auf dem Totenbett zeigt und die für die Kinder angefertigt worden war. Man sieht ein winziges Gesichtchen mit vielen Falten und einem schmallippigen, aber breiten Mund. Viel Kleines, aber nichts Kleinliches. Sie hatte die langen Jahre der Knechtschaft und die kurzen Jahre der Freiheit ausgekostet und das Brot des Lebens aufgezehrt bis auf den letzten Brosamen. is easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know who I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. A dull aching pain. Wild Horses, der alte Stones-Klassiker in der Fassung der Flying Burrito Brothers. Und der Gitarrist und Bassist Chris Etheridge spielte in dieser Band, hat sie auch mitbegründet. Er starb am 23. April. Im Mai 2012 sind zwei große Popstars kurz hintereinander gestorben. Am 17. Donna Summer und am 20. Robin Gibb. Spirits move me every time I near you, whirling like a cyclone in my mind. Rossi Peter, angel of my lifetime, answer. Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel, der Nekrolog 2012. Und auch in der Nekrolog-Sendung darf eine Rubrik natürlich nicht fehlen, kein Flashback ohne Bowie. Diesmal ist uns die Titelauswahl ganz, ganz leicht gefallen. Hier ist David Bowie mit Ashes to Ashes. Flashback ohne Bowie, auch der Nekrolog nicht. Göbel, kennst du Norbert Maria Berger? Also der Name würde mir auf Anhieb jetzt nichts sagen, aber du erklärst uns sicher gleich, wer das war. Ja, das war Bert von Cindy und Bert, gestorben am 14. Juli 2012. Was viele heute bestimmt nicht mehr wissen, die beiden haben auch Rocktitel gecovert. Dazu gehört auch Paranoid von Black Sabbath, immerhin eine Nummer 1 gewesen in Deutschland damals. Die Version von Cindy und Bert hören wir jetzt sehr, sehr schräg aus heutiger Sicht. Hier ist Der Hund von Baskerville. Es ist Nacht. Mission beendet, die sein Ehre er ihm gab. Lautlos wie er einst gekommen, schleicht er sich ins Moor hinab. Nebel zieht in dichten Schwaden übers Moor von Forest Hill und verwirrt des Rätsels Frage um den Punkt von Baskerville. Göbel, der Beat, die Orgel. Gut georgelt, wirklich wahr. Man soll ja immer Distanz wahren, aber jetzt dennoch eine großartige Moderation zu einer großartigen Platte von einem großartigen Künstler. Der auch an der Orgel saß. Gestorben am 16. Juli dieses Jahres. Die Rede ist von John Lord von Deep Purple. Und wir haben einen der besten Songs von einer der besten Rockplatten aller Zeiten ausgesucht. Die Platte ist von 1970, heißt Deep Purple in Rock. Und in der Besetzung Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord und Ian Paice. Hier ist jetzt ganz, ganz viel Orgel und ganz, ganz viel Drive zu hören. Child in Time. Ooh. you'll see the line, line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have, and you've not been here by flying there. You'd better close your eyes. I'll bow your head. Wait for the rush. John Lord, Deep Purple in Rock, Child in Time, The Story of a Loser, It Could Be You, Göbel. So der Kommentar zu diesem Song auf dem Plattencover. Damals hat man seine Songs noch kommentiert, erläutert, damals waren wir noch mit vollem Ernst bei der Sache. Aber ohne Handys. Und Handyman heißt der nächste Titel aus dem Jahr 1960. Am 2. August verstarb Jimmy Jones. Handyman war dann in den 70er Jahren auch ein großer Hit für James Taylor. Wir haben das Original. Hey girl, gather round, because of what I'm putting down. Ooh, baby, I'm still a handyman. I'm not the kind that use a bitch or a rule. I'm handy with the love and I'm no fool. I fix broken hearts, I know I really can. If your broken hearts need repair, I'm the man to see. I whisper sweet things, you tell all your friends, they'll come running. I'm busy 24 hours a day. I fix broken hearts, I know I really care.

giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give up. Gestorben am 5. September 2012, Joe South, Games People Play. Er hatte noch einen größeren Hit, geschrieben für Lynn Anderson. Rose Garden kennt jeder. Kommen wir jetzt zu Ed Cassidy. Er starb am 6. Dezember und ist der Gründer der Band Spirit. Wir hören von ihnen Fresh Garbage. Frischer Müll. Spirit. Fresh. Garbage. Er brachte George Harrison das Sitar-Spielen bei. George Harrison hat dann die indische Musik in die europäische Popkultur eingebracht. Die Rede ist von Ravi Shankar, der am 11. Dezember gestorben ist. Und in diese Musik bringen wir die Stimme einer großen, im vergangenen Jahr verstorbenen Schauspielerin ein. Sie war Brecht-Mimin, kurze Zeit auch seine Geliebte. Die Rede ist von Käthe Reichel. Der Nekrolog 2012, der Marabu-Flashback mit Fischer und Göbel. Kriminalpolizei. Oberleutnant Kreuzer. Ich hätte gerne eine Auskunft. Ja, meine Mittagspause ist eigentlich noch gar nicht zu Ende. Ich aber weiß Ihr Entgegenkommen sehr zu schätzen. Womit kann ich Ihnen dienen? Können Sie mir sagen, wer diese Anzeige aufgegeben hat? Nee, 3053. Wissen Sie das Datum? Am 15.09. Moment. Der Auftraggeber ist ein gewisser Nikolai. Spanischer Weg 14. Hier ist das Auftragsformular. Wunderbar. Mit Text und Unterschrift. Das ist beschlagnahmt. Aber was machen Sie denn da? Sie können das nicht so einfach einstecken. Das ist immerhin eine Urkunde. Na sicher, sowas brauche ich ja gerade. Ich persönlich habe ja nichts dagegen, aber ich muss natürlich erst die Direktion anrufen. Wir sind ja nur eine Nebenstelle. Rufen Sie die Direktion an. Hier ein Beleg. Ja, wollen Sie denn nicht warten? Ich bin in Eile. Sollten Sie Schwierigkeiten haben, dann müssen Sie mich anrufen. Meine Eins geschrieben, Angelika. Als Einzige. Schade. In dieser Hinsicht gibt es nichts zu bemängeln. Ich bin nicht in Teil. Kommt nur in Teil. Wir sind doch eine Familie. Familie? Ja. Naja, ja, ja. Ja, wir sind ein Familie. Was denkst du denn eigentlich? Hast eine Frau, drei Kinder, ein schönes Haus. Ja, und das ist alles mein Problem. Nein, wir müssen alle damit fertig werden. Mario, du hast immer eine gute Ehe geführt. Petra hat all die Jahre, während du auf sie warst, auf dich gewartet. Besinne dich endlich. Durch Schweigen löst man nichts. Mutter, jeder hat ein Recht auf sein eigenes Leben. Gehört das den Kindern? Deiner Frau? Umbringen hat sie sich wollen, deinetwegen. Hätte diese Flittchen sich um uns gekümmert? Mutter, warum redest du so von einer Frau, die du gar nicht kennst? Weil ich ein Leben lang mit diesen Frauen zu tun gehabt habe. Du bist wie dein Vater. Ich sag dir eins, wenn irgendetwas passiert, schuld bist du.